Hallo Nina, du hast eine IMI, also Informationsstelle Militarisierungsanalyse zum BND geschrieben. Weshalb war für dich der BND interessant? Der BND war für mich insofern interessant, dass ich nicht wirklich wusste, was der macht oder welche Funktion der auch erfüllt. Ich habe in Berlin eben das Gebäude gesehen, als ich da mal war und dann schon verstanden, dass der zu den Bundesministerien gehört. Dann gab es auch ab und zu Verfassungsgerichtsurteile, wo der BND involviert war, aber ich hatte nicht wirklich eine Ahnung, welche Funktion der hat und wofür der da ist. Du hast deine Analyse, die du am 22. März veröffentlicht hast, legal, illegal, scheißegal, die Arbeitsweise des BND und ihre Opfer genannt. Wie kamst du zu diesem Titel? Beim Schreiben eigentlich, weil ich mich damit beschäftigt habe und immer mehr gemerkt habe, dass der BND sich nicht wirklich daran halten muss, was legal ist und dass es ihn tatsächlich auch nicht, also in meiner Analyse bin ich dann schon zu dem Schluss gekommen, dass auch wenn da illegale Sachen ablaufen, das auch nicht wirklich groß interessiert oder keine große Hemmung hervorruft. Und das war mein Eindruck, dass es scheißegal ist. Und deswegen bin ich zu dem Titel gekommen. Und die Arbeitsweise des BND und ihrer Opfer, dazu bin ich gekommen, weil schon meine Schlussfolgerung auch ist, dass der BND sehr viele Opfer generiert. Da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Deswegen war das dann noch die Unterüberschrift. Du beginnst in deiner Analyse erstmal damit, wann der BND gegründet wurde. Was ist da auffällig? Also außer, na gut, er ist eben 56 gegründet worden, der Bundesnachrichtendienst. Genau, der ging ja, das habe ich nicht reingeschrieben, aus dieser Operation Gehlen hervor. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg eben so ein General oder also jemand aus dem Militär, der da mit den Amerikanern zusammengearbeitet hat. Da ging es vor allem auch gegen die Sowjetunion, soweit ich das noch weiß. Und das hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen durchgezogen oder deswegen war es auch eine sehr enge Zusammenarbeit immer zwischen BND und CIA, also dem amerikanischen Geheimdienst, weil das schon im Ursprung eben so sich abgebildet hat oder der BND aus dieser Operation Gehlen, die er für die Amerikaner gearbeitet hat, hervorgegangen ist. Ansonsten ist mir nicht so viel aufgefallen. Also ich fand es dann noch spannend sozusagen, was die auch selber sagen, wie sie arbeiten. Und da sagen sie halt, ja, sie sind halt für die Informationsgewinnung zuständig und hatten dann auch mal so eine ganz lustige Animation mit so Osint und Humint und irgendwie konnte ich damit nicht so viel anfangen, aber Int steht immer für Intelligence und Humint ist dann Human Intelligence und das sind dann halt Agenten. Genau, das fand ich auch noch irgendwie für jemanden, der gar keine Ahnung hat, dann auch noch ganz spannend zu wissen, wie arbeiten die eigentlich. Und da arbeiten sie vor allem auch dadurch, dass sie halt Telekommunikation überwachen oder halt durch verschiedene Formen von Überwachung. Also alles, was man sich so vorstellen kann, würde ich sagen. Du sprichst von einer fast vollständigen Immunisierung des BND. Weil es schon ab und zu dann an die Öffentlichkeit gerät, dass der BND sich eben nicht an die Verfassung gehalten hat. Und dann ist die Argumentation aber, dass der Nachrichtendienst halt, um eine wehrhafte Demokratie aufrechtzuerhalten oder um die zu sichern, dem ganz viele von diesen Mitteln, die ich auch gerade schon angedeutet habe, eben zur Verfügung gestellt wird. Und deswegen ist er dadurch halt schon recht immunisiert und zeigt sich dann auch gerade beim NSA-Skandal, durch Edward Snowden kam das ja ans Licht. Da war es dann so, dass man eben festgestellt hat, okay, so wie der BND arbeitet, ist das eigentlich nicht mit der Verfassung vereinbar. Und dann wurde, also mit dem Telekommunikationsgeheimnis aus Artikel 10 im Grundgesetz und auch der Pressefreiheit und dann Artikel 5 im Grundgesetz. Und dann gab es ein Gesetz, das wie der BND gearbeitet hat, einfach für legal erklärt hat, was davor illegal war. Und ja, dagegen wurde jetzt geklagt und jetzt muss ein neues Gesetz gemacht werden und dann hoffen wir mal, dass das dann irgendwie nicht gegen die Verfassung verstößt. Ein anderes Beispiel ist auch das Oktoberfestattentat, was ich dann gefunden habe. Das war ja 1980. Da hat man lange, ist man davon ausgegangen, dass das ein Einzeltäter war. Das wurde dann immer wieder in Frage gestellt. Und dann war es jetzt so, dass die Fraktion Die Linke und die Grünen haben dann vom Bundesverfassungsgericht auch geklagt, weil sie das nicht geglaubt haben. Und dann mussten jetzt auch Akten herausgegeben werden. Und da war es auch so, dass gab so eine Anfrage zu Spitzeln im Libanon bei meiner Gruppe, wo dieser Attentäter vom Oktoberfestattentat über Ecken vielleicht auch Leute kannte oder die da vielleicht was damit zu tun haben könnten. Und das wurde jetzt aber auch nicht freigegeben, weil da nur 15 Mitglieder sind und dann wären eben diese Leute in Gefahr. Und dadurch wird eben der BND auch wieder geschützt, weil das waren Leute, die vom BND dort eingesetzt wurden, weil, muss man vielleicht nochmal sagen, also der Verfassungsschutz ist ja für die inneren Sachen zuständig innerhalb von Deutschland und der BND eben für Sachen, für Überwachung, für nachrichtendienstliche Informationsgewinnung außerhalb von Deutschland und deswegen war diese Gruppe in Libanon eben dem BND unterstellt. Und ein anderer Fall, der jetzt letztes Jahr bekannt wurde durch eine Veröffentlichung vom ZDF, ist so eine sogenannte Operation Rubicon, die auch ja im Endeffekt Jahrzehnte zurückreicht bei den Aktivitäten des BND. Was ist denn da vorgefallen? Da ist vorgefallen, das war tatsächlich auch eben eine Zusammenarbeit mit der CIA, wenig überraschend. Und da war es so, dass sie Verschlüsselungssysteme in einer Schweizer Firma so verändert haben, dass eben der BND und die CIA diese Verschlüsselungssysteme entschlüsseln konnten und dadurch mitlesen. Und diese Schweizer Firma, die Crypto AG, hat verschiedene Nachrichtendienste in Afrika, Asien, Südamerika, aber auch im Europa verkauft. Und dadurch konnten sie halt relativ viele Informationen einfach mitlesen. Und wo sie es zum Beispiel genutzt haben, war eben in Südamerika, konnten sie mitlesen, wie die in Chile die Situation ist, die politische, und dadurch konnte der CIA auch leichter den Militärputsch dort unterstützen. Sie wussten auch von den Folterungen und den Todesflügen in Argentinien. Es gab damals in Südamerika auch eine Operation Condor von den Geheimdiensten in Südamerika, Argentinien, Chile, aber auch noch einige andere, mit Hilfe der Vereinigten Staaten ins Leben gerufen. Und da ging es darum, um das Sammeln und Austauschen von Informationen über sogenannte linke Kommunisten und Marxisten. Da sind ziemlich viele Leute verschwunden und auch getötet worden. Also offiziell waren es wohl nur 100 oder ein paar hundert Personen, aber Menschenrechtsorganisationen, die davon auch betroffen waren, sagen es, sie davon ausgehen, dass es ungefähr 50.000 Ermordete gab, 35.000 Verschwundene und 400.000 Gefangene. Und da ist der BND dann mit dem britischen Geheimdienst auch nach der Schleierentführung mal hingereist, um sich beraten zu lassen. Das war so ihre Reaktion auf die Situation in Argentinien, die ja wirklich krass war, also auch mit diesen Todesflügen und Folterungen, die mittlerweile auch bekannt sind. Was sind diese Todesflüge? Da wurden Gefangene übers Meer geflogen und dann rausgeworfen ins Meer. Genau. Es wird befürchtet, dass das viele der Verschwundenen sind im Endeffekt. Ja, das ist schon ganz schön krass. Da hat der BND gemeinsam mit französischen, britischen Geheimdienst überlegt, ob sie solche Methoden nicht auch hier anwenden könnten, oder? Ich weiß es nicht genau, aber was sie da wollten, aber auf jeden Fall wussten sie ja davon und sind dann da hingereist, um sich beraten zu lassen, und das ist schon ganz schön gruselig auf jeden Fall. Diese Operation Rubicon wurde dann natürlich auch geostrategisch genutzt, das ist ja klar irgendwie, das ist ja auch sozusagen, wofür der BND also hauptsächlich dann bekannt wird oder, glaube ich, auch offiziell seine Aufgabe ist. Genau, zum Beispiel als Argentinien dann die Falklandinseln besetzt hat, hat der BND das dann halt weitergegeben an Großbritannien und dann dadurch auch seine geostrategische Position gestärkt. Ganz spannend, wie so oft war auch die deutsche Wirtschaft dann wieder da verstrickt. Also es war zwar eine Schweizer Firma, die Crypto AG, aber das Führungspersonal war von Siemens zum Teil und die haben auch Sachen für die Crypto AG gebaut und haben dadurch auch verschleiert, dass die Crypto AG eigentlich vom BND und CIA gesteuert wird. Das sind dann alles so alte Geschichten, die dann ans Licht kommen, aber man kann nicht davon ausgehen, dass sich das in irgendeiner Form geändert hat. Es gibt auch bei Wikipedia nochmal so einen Eintrag zu den Geheimdienstaffären, da sieht man, dass sich das eigentlich so vorzieht und dass das ein Agieren ist, was Teil des BND ist und wo man keinen Anlass hat, davon auszugehen, dass sich das in irgendeiner Form ändern sollte oder geändert hat.